rauchte meine erste Zigarette seit 8 Monaten und sie schmeckte widerlich. Sina saß vor mir, hilflos. Wir holen ihn da raus. Ich helfe dir. Du? Warum denn nicht? Ich habe gerade einen Fall gelöst. Fahr nach Hause, Tom Felski, fahr nach Hause. Ich weiß gar nicht, wo das ist. Lass mich dir helfen, ja? Du verbrennst dir die Finger. Ich schaute sie an. Was? Was meinte sie damit? Au! Da biss die Blut in meine Finger. Sina machte sich die nächste an. Hat sie etwa gelacht, weil ich den gelösten Fall erwähnt habe? Mir war nichts im Lachen gewesen. Am wenigsten am Anfang auf der Rückbank des A8. Wie viele Tage war das her? 3? 4? Ich war in diese Limousine verfrachtet worden, die dann über die Autobahn nach Leverkusen flog. In der Tasche hatte ich einen Scheck über 20.000. Ich hatte keine Ausbildung, keine Ahnung, hatte nie als Polizist gearbeitet. Ich hatte eigentlich vielmehr einen überhaupt nie gearbeitet, immer nur gejobbt. Dann hatte ich mehr aus Versehen einen Fall gelöst und war sofort empfohlen worden, oben lang, kurzer Dienstweg von Vorstand zu Vorstand. Nun also, Leverkusen. Was würde mich hier erwarten? Nebenwirkung. Tom Felskis zweiter Fall. Von Thilo Reffert. Musik Mike Herting. Regie Thomas Leutzbach. Die Antwort darauf hatte ein Kreuz wie ein Kleiderschrank und stand in einem Büro in der obersten Etage. Unter uns lag Leverkusen im Schein des Bayerkreuzes. Kommen Sie rein. Wohlfahrt, Sicherheit. Felski, Tom. Herr Tutter hat mir... So, hat er das. Wenn er tief eingeatmet hätte, dann hätte ich ihm wohl quer unter der Nase gehangen. Ja, er hat mir Ihre Unterstützung versprochen. Sie wollen meine Unterstützung? Sie kriegen mein Büro. Bitte, schauen Sie mal, hier ist der Lichtschalter. Aus, an. Aus, an. Naja, er war ungefähr so kooperativ, wie man es von einem entmachteten Sicherheitschef erwarten konnte, den man mitten in der Nacht aus dem Bett geholt hatte. Ich will Ihr Büro gar nicht. Ach was, nicht? Hat ihm Tutter seins versprochen? Ich will überhaupt keins Ihrer Büros, wo uns halt Leverkusen zugucken kann. Ach nicht? So, aus. Ey! Wussten Sie, dass man im Dunkeln besser hört? Also hören Sie mir jetzt mal gut zu, ja? Ich will einen Raum im zweiten Untergeschoss, eine Sekretärin rund um die Uhr und eine Gegensprechanlage. Ich selber werde in kein Telefon sprechen. Denn am Telefon, das immerhin hatte ich in meinem ersten Fall gelernt, sieht man nicht, wer einem zuhört. In meinem zweiten Fall wollte ich unabhörbar bleiben und unsichtbar. Und ich will alles, was Sie an Akten über den Fall haben. Und ein Feldbett. Es ging um Kliral. Kliral war ursprünglich für den Einsatz in der Geriatrie entwickelt worden. Es steigerte Konzentration und geistige Leistungsfähigkeit. Das machte das Medikament natürlich für breiteste Käuferschichten interessant. Entsprechend wurde Kliral in unzähligen Varianten angeboten. Sogar in Form eines Granulats zur schnellen Einnahme ohne Wasser. Kliral direkt. Seit einiger Zeit nun erhielt der Konzern Beschwerden von Kunden, die nach der Einnahme von Kliral direkt über diffuse Beschwerden wie Übelkeit und Unwohlsein klagten. Die Sicherheitsabteilung wurde aktiv, als vor 3 Tagen ein Erpresserschreiben einging. Die Forderung lautete, Kliral in allen seinen Varianten vom Markt zu nehmen. Eine Maßnahme, die das Image des Medikamentes ruiniert hätte und den Konzern gleich mit, denn mit Kliral machte Atona 20% seines Umsatzes. Im Vorstand tobte ein Kampf um die besten Gegenmaßnahmen. In dieser Situation hatte man mich engagiert, weil sich der Topmanager einer anderen Firma von meiner Arbeit begeistert gezeigt hatte. Ich war der Strohhalm nach dem Angriff. Mir fielen die Augen zu. Ich hätte wirklich gern geschlafen. Andererseits hatte ich so etwas wie einen Plan fertig, als... Morgen, Felski. Ich komme gleich rein. Er hatte vor der Tür gewartet, natürlich. Und er sah ausgeschlafen aus, wirkte konzentriert und frisch. Guten Morgen. Na klar, fiel mir ein. Er saß ja an der Quelle. Der hatte sich 1-2 Pillen genehmigt und war völlig auf dem Posten, während ich von allen Wirkstoffen verlassen meilenweit durchhing. Na, Kaffee? Ich nickte, so sportlich es eben ging. Kommt gleich. Was haben Sie herausgefunden? Wir müssen die Beschwerden überprüfen. Ah, der Berg hat gesprochen. Schicken Sie 10, 20 Ihrer Männer los. Die sollen die Leute befragen, die Restmengen mitbringen und die Apotheken checken. Das ist Ihr Plan? Ja, das war ungefähr mein Plan. Ja? Meinen Sie, ich schlafe den ganzen Tag? Meine Leute! Hier ließ er eine Pause. Mir wurde klar, er wollte auf den Unterschied zwischen meine Leute, also seinen Leuten, und mir hinaus. Haben sogar die aufgerissenen Packungen aus den Mülleimern gefischt. Wir haben keine Spuren von Verunreinigung gefunden. Keine. Und die Apotheken? Der übliche Schwund an Anabolika und Amphetamin. Aber mit dem Kleralfall hat das nichts zu tun. Ich habe auch die Großhändler überprüft. Nichts. Überall nichts. Ja, natürlich nicht. Sie finden nichts, weil da nichts ist. Das ist nämlich ein Bluff. Hm? Jetzt ließ er wieder eine Pause. Aber diesmal, weil er nicht weiter wusste. Es war unfassbar für ihn, dass jemand mit dem Konzern spielen und einen Bluff riskieren könnte. So sahen wir schweigend der Praktikantin zu, die mir ein Tablett mit dem Kantinenfrühstück brachte. Wenn Sie das dem Vorstand erzählen, landen Sie da, wo ich schon bin. Dann sind Sie raus aus dem Fall. Ihre Entscheidung. Um 11 Uhr ist große Lage. Ich schluckte und fragte mich, warum Wolfhard mir half. Und was das Schwarze in der Tasse vor mir war. Sie fragen sich, warum ich Ihnen helfe? Wenn Sie den Fall lösen, wackelt mein Stuhl im Vorstand. Das kommt vor. Aber wenn Sie den Fall nicht lösen, dann kann ich mir mit meiner Altersvorsorge den Arsch wischen. Guten Appetit. Wolfhard, Moment noch. Ja? Sie müssen mir einen Gefallen tun. Ich muss. Ich habe nämlich keine Altersvorsorge in Atona-Papieren. Also, fragen Sie bei den anderen Großen der Branche nach, ob die ähnliche Probleme haben. Vielleicht steckt ja Attac dahinter oder Greenpeace. Sie machen mir Spaß. Soll ich bei Bayer anrufen und fragen? Sag mal, werdet ihr auch gerade erpresst? Ich kann's auch selber machen, ja? Ich sag denen, ich bin externer Ermittler bei Atona, weil die das... 10 Uhr hier unten. 10 Uhr. Damit ging er hinaus und ich war allein mit meinem Tablett. Ich hatte mir die Kantinen solcher Konzerne immer als eine Art Gourmet-Tempel vorgestellt. Für die Besten der Branche nur das beste Essen oder so. Ich hatte mich gründlich getäuscht. Was hier vor mir lag, das war kein Frühstück, sondern ein Lebendversuch. Ich brach ihn ab und ging hinaus. Ich hatte tatsächlich eine Sekretärin. Und meine Sekretärin hatte tatsächlich ihren eigenen Kaffee. Oh, Frau Dorn, Sie sind meine Rettung. Herr Felski, was kann ich für Sie tun? Ja, können Sie mir vielleicht auch so ein Tässchen... Moment schön. Ja, Dorn? Ja, der ist hier, Moment. Wer ist das? Agathe Friedrich. Wer? Die Frau von Otto Friedrich. Hä? Dem Marketingvorstand seine. Nein, nicht. Ich spreche nicht am Telefon. Sie kann herkommen. Ist ja gut. Frau Friedrich, der Herr... Was? Ja, das mache ich, ja. Ja. Ja, danke, tschö. Was will die Frau denn? Sie sollen in die Tiefgarage kommen. Das ist eine weiße S-Klasse mit Stoßfängern in Pink. Ja, jetzt lachen Sie nicht, das ist die Wahrheit. Also der Young runter links mit dem Lift in die T4 und da steht sie. Ja, sie wartet. Und sie hatte wirklich die Stoßfänger in Pink. Also die S-Klasse. Und getönte Scheiben. Mit laufendem Motor parkte sie vor der Lifttür. Der Chauffeur riss die Tür auf und auf der Rückbank residierte Agathe Friedrich. Sie streckte mir die Hand entgegen und eine Stunde später verstand ich, dass es zum Handkuss war. Herr Felski, nehme ich an, aus Berlin? Mhm. Nun, das letzte Mal, als ich in Berlin war... Gott, lauft ihr denn da alle in diesen Lumpen rum? Das ist eine Jeans. Antworten Sie, wenn Sie gefragt werden. Zur Sache jetzt. Ich bin hier, um Ihnen zu helfen. Ich höre, Sie ermitteln da in einer Sache? Meine Diskretion... Meinen Sie, mein Mann hat Geheimnisse von mir? Hören Sie mal, Sie können hier einfach... Sicher mit kann mir ich. Halten Sie den Mund und hören Sie zu. Mein Mann arbeitet hart. Ich nehme an, Sie sind darüber im Bilde. Von morgens bis abends. Und das hat diese Person ausgenutzt. Nachts. Jetzt ergriffen die Lederpolster Besitz von mir. Ja, ich hätte zuhören müssen, natürlich. Vielleicht waren ja in all ihrer Schrillheit Informationen verborgen. Ich bin entschieden eine Frau von Prinzipien. Ich habe Otto vor die Wahl gestellt und er hat sich für mich entschieden. Natürlich. Und nun steht sie da, düpiert, allein und pleite. Lippenstift wirklich die Farbe der Stoßfänger? Im Werk war natürlich kein Platz mehr für diese Person. Sie steckt hinter dieser ganzen Sache. Es ist ihre Rache an Otto. Die pharmazeutischen Kenntnisse dazu hat dieses Ding. Ihr Name ist Jette Hinrich. Natürlich hat sie einen festen Hintern. Aber das gibt ihr kein Recht der Welt. Schon gar nicht auf meinen Mann. Da vorne ist es. Er hat ihr eine Wohnung gekauft. Und sie hat sie genommen im dritten Stock. Da gehen Sie hin. Befragen Sie sie. Felski. Felski! Was? Ich? Sie! Da kommt sie. Mit ihrem Hund. Steigen Sie aus. Ja, machen Sie schon. Die Tür wurde aufgerissen. Ich taumelte ins Licht. Ich sah eine junge Frau mit einer Fellwurst unterm Arm. Was wollen Sie von mir? Was? Ich? Nichts. Sie sind doch eben aus dem Auto gestiegen. Hm? Was hat sie Ihnen erzählt über mich und Otto? Ehrliche Antwort? Ja, ich bitte darum. Ich weiß es nicht. Was machen Sie denn überhaupt hier? Das fällt unter Diskretion. Das wissen Sie also auch nicht? Na, kommen Sie mit hoch. Sie sehen aus, als könnten Sie einen Kaffee vertragen. Und eine Dusche. Keine Sorge, Dr. Schmidt beißt Sie nicht. Ich ging wirklich mit und eine Stunde später war ich nicht nur so wach und frisch wie Wolfert auf Tabletten, sondern auch im Bilde über den Artona-Vorstand und seine Verhältnisse. Ich nahm ein Taxi zum Artona-Werk und dachte unterwegs über Otto Friedrich nach. Er hatte seit 3 Jahren ein Verhältnis mit Jette, nun war sie schwanger und Otto hatte sie vor die Wahl gestellt, das Kind oder er, denn er könne nicht als Vorstand arbeiten und zugleich die Scheidung von Agathe durchstehen. Das konnte ich mir vorstellen. In 2 Jahren würde er aber ohnehin ausscheiden und dann mit Jette zusammenziehen. Ob das dann auch wirklich passieren würde, war im Grunde egal. Denn für mich hieß es nur, Jette hatte gar kein Motiv. Außerdem bezweifelte ich, dass eine einzelne Frau diese Erpressung logistisch bewältigen konnte. Das Taxi hielt am Werk. Für den Moment ging es mir ganz gut, auch wenn ich den Taxifahrer wegen der Bezahlung an die Pforte verweisen musste. Hey du, bist du eine arsche Locke? Mal Vorsicht mit so Slangwörtern, ja? Guck dir das hier mal bitte an. Kannst du darauf vielleicht rausgeben? Ich zeigte ihm meinen Scheck über 20.000. Hm. Na und? Bist du eine reiche arsche Locke? Als ich endlich in meinem Keller ankam, war es schon kurz nach 10 und Wolfhard saß auf meinem Bett. Ich hatte vergessen, einen Stuhl zu ordern. Oh. Na, Felski? Hat die Friedrich Sie entführt? Er sprach es aus wie eine Touristenattraktion. Haben Sie was rausfinden können? Es tut mir leid. Die Kollegen in den anderen Vorständen sind momentan etwas zugeknöpft. Unser Zusammengehen mit CCP ist nicht populär. Die meisten bezeichnen das auch eher als Übernahme. Artona und CCP werden sich vereinigen zu Artona CCP. Gemeinsam sind wir den Herausforderungen der Zukunft gewachsen. Sie reden ja wie ein Pressesprecher. Felski, ich will Ihnen was sagen. Die Pharmabranche hat das noch vor sich, was andere schon mehr oder weniger hinter sich haben. Wenn wir mehr Zeit hätten, könnte ich Ihnen unsere Patente aufzählen, die demnächst auslaufen. Deshalb, die Partnerschaft von Artona und CCP ist eine strategische. Artona und CCP sind Partner. Aber es ist wie beim Tanzen. Einer muss führen, sonst tritt man sich immer zu auf die Füße. So, und jetzt kommen Sie, ich will Ihnen was zeigen. Wolfert stand auf. Und ich hatte keine andere Wahl, als ihm zu folgen. Kommen Sie, Felski. Wir wollen die Show nicht verpassen. Meinte er die große Lage? Aber die war für 11 angesetzt. Mir war jetzt schon übel bei dem Gedanken, einem Dutzend Managern erklären zu müssen, dass sie mir zwar 20.000 Vorschuss gezahlt hatten, dass ich aber keinen Schimmer hatte. Geschweige denn eine Strategie. Los, wir sind gleich da. Wir hatten nämlich heute Post. Die gewöhnlichen Beschwerdebriefe liegen in Ihrem Kellerloch. Meine Leute sind schon zu den Kunden unterwegs. Halt, hier ist es. Hier wohnt unsere Bertha. Wir standen vor einer Schleuse. Hinein. Schutzkleidung überziehen. Noch eine Schleuse. Frau Peters, das ist Herr Felski. Felski, Sie stehen vor unserer besten Chemikerin. Frau Peters war eine kleine Frau mit einer Brille, deren enorme Stärke ihre Augen so klein wie Stecknadelköpfe erscheinen ließ. Frau Peters spießte mich mit ihrem Blick auf. Ja, wir können gleich anfangen. Heute war eine aufgerissene Packung Kleral direkt in der Post. Sehen Sie sich mal dieses Tütchen an. Hier auf der Unterseite läuft ein Falz. Der wurde hochgeklappt. Und hier im Knick wurde die Folie aufgetrennt und die Substanz zugesetzt. Dann wurde der Falz wieder heruntergeklappt und hier an zwei Punkten verklebt. Die Stelle zum Aufreißen ist hier oben. Das fällt gar nicht auf. Fingerabdrücke? Nur Fragmente. Was? Frau Peters, sagen Sie mir nicht, es ist nichts. In einer halben Stunde ist große Lage. Jetzt seid ihr doch nicht so ungeduldig. Sie kennen doch die Bertha. Na komm schon. Von diesen Bertha-Analysern gibt es in Deutschland vielleicht 10 Stück. Aber das ist nicht der Punkt, Felski. Es gibt nämlich in Deutschland nur 4 Leute, die sie auch bedienen können. Frau Peters ist einer davon. Jette Hinrich übrigens war eine andere. So, na also. So, hier. Sehen Sie auf dem Bildschirm. Das hier ist der Wirkstoff des Kleral. Aber das sind Alkaloide. Cephaelin, wenn ich das richtig sehe. Ein peripheres Emetikum. Wirkt direkt auf Rezeptoren in der Magenschleimhaut. Im Gegensatz zu den zentralen Mitteln, die den Vagus triggern. Ja, natürlich. Feines Zeug. Bisschen aus der Mode. Zu Unrecht, wenn Sie mich fragen. Stimmt. Interessanter Stoff. Ich glaubte ihm nichts. Er hatte auch überhaupt keine Ahnung. Cephaelin. Und das hier, das Emetin, sind Alkaloide. In dieser Kombination kommen sie eigentlich nur in den Wurzeln von Cephaelis ipecacuanha vor. Der Wurzel eines brasilianischen Rötegewächses. Bei uns bekannt unter dem Namen, wie heißt das Dings? Brech. Ja, Brechwurzel, das müsste es sein. Da hatte also jemand das Kiral mit einem Brechmittel versetzt. Die Probe war aus Berlin eingesandt worden. Chausseestraße 52. Endlich. Endlich eine Spur, der ich nachgehen konnte. Was sagen Sie dazu? Ich muss nach Berlin, so schnell wie möglich. Unser Mann vor Ort ist schon unterwegs. Nein, pfeifen Sie den zurück, aber schnell. Warum denn das? Warum? Weil ich zurück wollte nach Berlin. Lieber jetzt als gleich. Weg aus diesem Werk und dieser Stadt voll mit Chemie und verrückten Frauen. Und vor allem weg vor einem Saal voller Vorstandsmitglieder. Ich mach das selbst. Gehen Sie zur Lagebesprechung. Ich bleib hier bei Frau Peters. Wir vollziehen den ganzen Vorgang nach. Wir brauchen noch 2 Tütchen Kleral direkt und dieses Dingsdalin. Cephaelin. Genau. Frau Peters, was meinen Sie? Bitte? Gute Idee. Gut, machen Sie das. Ich gehe zur Lage. Bin in einer Stunde wieder hier. Er ging. Ich blieb. Das war knapp gewesen. Tja. Die Peters mischte in einer Petrischale das Kleral mit den Alkaloiden in dem Verhältnis, das die Bertha ausgespuckt hatte. Die erneute Analyse ergab genau das Bild der eingesandten Probe. Was wir natürlich nicht wissen, ist, ob die Kombination der Wirkstoffe auch diese Wirkung hat. Das Kleral sollte eigentlich die Wirkung neutralisieren. Ja, aber der Brief? Diesen Brief würde ich so weit trauen, wie ich ohne Brille sehen kann. Wenn Sie blau und rot in einen Topf werfen, kommt lila raus. Und nicht blau-rot gestreift, oder? Das müsste man schon nochmal untersuchen. Im Tierversuch? Bis ich das bei der Ethikkommission durchhabe, ist es Weihnachten. Ich sah die Peters an. Ich sah die Petrischale an. Aber was machen Sie denn da? Spucken Sie das aus. Das Granulat zerging mir auf der Zunge zurück, blieb ein leicht zitroniger Geschmack. Aber nicht wie nach richtiger Zitrone, sondern mehr so nach dem Zitrusduft von Toilettenreinigern. Ich schluckte. Raus aus meinem Labor! Weh, Sie kotzen hier! Ich schaffte es. Fast. Als ich wieder aus der Toilette kam, stand Wolfhard vor mir. Die Peters musste ihn verständigt haben. Er hatte neue Sachen für mich dabei. Ich zog mich um. Sie hängen sich ganz schön rein. Das muss man ihnen lassen. Ist es jetzt vorbei? Ich sah ihn an. Sah ich wirklich aus, als ob es vorbei wäre? Kommen Sie, wir müssen zum Flughafen. Oh. Kommen Sie. Oh. Oh. Ich saß mit lauter Anzugträgern in einer Maschine nach Berlin. Was mir Wolfhard auf dem Flur gegeben hatte, war auch ein Anzug gewesen, sogar mit Geld in der Tasche. War ich jetzt einer von denen? Unten blieb der Rhein liegen, im Sitz vor mir steckte die Kotztüte und neben mir saß Otto Friedrich. Sie sind also der Externe? Ich hätte beinahe gesagt, Ich habe auch schon viel von Ihnen gehört. Hören Sie mal zu, Felski. Bilden Sie sich nicht ein, wir hätten die Maschine Ihretwegen geschartet. Wir fliegen nach Berlin, weil wir bei CCP die Fusion vorbereiten. Morgen 13:00 geht es zurück. Und bis dahin sollten Sie Ergebnisse haben. Ich gebe mir Mühe. Mühe geben reicht nicht. Wenn diese Erpressung öffentlich wird, dann sinken, ach was sinken. Freier Fall ist noch viel zu wenig gesagt. Mich haben heute schon 3 Wirtschaftsredakteure angerufen. Woher wissen die davon? Fragte der mich das? Mario und Gerda kenne ich. Na, die halten erstmal dicht. Aber bei der Berliner ist ein neuer, den konnte ich nur bitten. Ich höre, Sie haben Jette kennengelernt. Ich gab mir Mühe zu nicken, ohne etwas damit zu bedeuten. Also machen Sie hin, Felski. Machen Sie hin. Chausseestraße 52, die Adresse des Absenders. Die Haustür unten war offen. Ich stieg in den 3. Stock. Der üble Geruch aus dem Durchgang ließ langsam nach. Schlagzeug. Ich musste auf eine Pause warten. Was mir die Tür öffnete, hatte Rasterlocken und ein schwarzes Unterhemd an. Sonst nichts. Tag, sind Sie Peter... Sag Demba, komm rein, bin gleich fertig. Felski, Tom Felski. Ja. Ich komme von Atona. Ach so, ja. Setz dich mal in die Küche, ich bin gleich fertig. Ich ging in die Küche und schaute aus dem Fenster. Die Straße hoch sah ich die Repräsentanz von Schering. Schering war auch geschluckt worden. Seitdem hieß es Bayer-Schering. Aber es war nur eine Frage der Zeit, bis das Schering wegfallen würde. Ich erinnerte mich, dass auch damals von einer Fusion die Rede gewesen war. So, da bin ich. Musste noch das Stück fertig machen. Er setzte sich an den Küchentisch und baute sich einen Joint. Also was ist denn jetzt wegen der Tiral-Sache? Hab mich beschwert, ja? Dachte aber nicht, dass da gleich einer vorbeikommt. Naja, jetzt bist du ja da. Kannst du ja denken, dass ich ab und zu eine Chiral brauche. Ich nehme immer das direkt. Braucht man kein Wasser dazu. Was ich euch geschickt habe, habe ich im Hauptbahnhof gekauft. Am 27. Ja, also eigentlich war schon der 28. Die Apotheke ist rund um die Uhr auf. Deshalb. Ich komme nach Hause, reiß das Tütchen auf und keine 10 Minuten später hänge ich über der Schüssel und Mann, ey. Ja, ist nicht nötig. Ich kenne die Wirkung. Ja, ist von der Packung noch was da? Ja, liegt da bei den Tellern. Kannst du nachher mitnehmen. Nachher? Na, erst kommt doch das mit der Entschädigung. Er nahm einen tiefen Zug und ich sah uns beide in seiner verranzten Küche sitzen. Die Sonne versuchte durch die Fenster zu scheinen und es roch nach Gras, nach gutem Gras. Aber ich konnte ihn ja schlecht um einen Zug bitten, Anzugträger, der ich war. Ich hätte ihm am liebsten erzählt, dass dieser Anzug ein Kostüm war, eine Verkleidung. Aber ich hörte mich sagen... Was machen Sie eigentlich beruflich? Beruflich? Beruflich, Mann? Du spinnst wohl. Ich hab eine Band, ich sitz am Schlagzeug. Keine Ahnung, ob das beruflich ist. Was machst denn du beruflich? Hinfahren und Händchen halten, wenn einer von eurem Scheiß das Kotzen kriegt? Ey, jetzt hör mir mal zu, ja? Ich bin hier, weil ich muss, nicht weil ich will, ja? Ich komm hierher. Du rennst hier mit einem nackten Arsch vor mir rum, aber ich versuche höflich zu bleiben, weil ich zufällig gerade in einem Anzug stecke, der mehr gekostet hat, als wir beide zusammen im Monat verdienen. Du erzählst mir einen Haufen gequirlte Kacke, ohne dass ich dich danach gefragt habe. Was soll ich denn davon halten? Ey, wenn du nicht Chiral direkt nimmst, warum fährst du da zuerst nach Hause? Du wirfst das Zeug doch direkt vor dem Bahnhof ein, schmeißt die Tüte weg und kotzt auf der Rückfahrt in den Bus. Zehnerpack. Zehnerpack, gekotzt habe ich erst von der 2. Tüte. Ja klar, und im Himmel ist Jahrmarkt, wa? Ich muss wieder, ich habe ja nicht den ganzen Tag Zeit. Er drückte den Joint aus. Ey, und deine Entschädigung? Die kannst du dir in den Arsch stecken. Er ging zurück an sein Instrument und schlug darauf ein. Ich legte einen von Wolfarts Hundertern unter den Aschenbecher, nahm den Rest der Zehnerpackung Chiral direkt mit und ging. Ich lief die Chausseestraße runter und fragte mich, auf welche Weise die manipulierten Tütchen zurück in den Verkauf gekommen waren. Auf dem Weg zum Hauptbahnhof sah ich mir die Verpackung von Dembas Chiral an. Sie war aber so rüde aufgerissen worden, dass ich nicht erkennen konnte, ob sie vorher schon geöffnet und wieder zugeklebt worden war. Vielleicht würde die Analyse im Labor Klebstoffreste zeigen. Dann nahm ich ein Tütchen nach dem anderen heraus und untersuchte sie auf den Schnitt im Knick des Falzes. Nichts. Sollte er ausgerechnet beim ersten Griff das Ei... Hey, du Tourist! Das ist eine Straße! Ich sah auf. Ich stand mitten auf der Friedrichstraße. In der Hand hielt ich ein Tütchen, das aufgeschnitten und an zwei Punkten wieder zugeklebt worden war. Hallo, das ist hier nicht Baden-Baden. Sollte Denver doch die Wahrheit gesagt haben? Dann würden sie Kliral direkt wirklich aus dem Handel nehmen müssen. Und dann würde der Kurs der Atona-Aktie so abrauschen, dass CCP seinerseits Atona übernehmen konnte und nicht umgekehrt. Und mein Scheck wäre nur noch ein Souvenir. Ich betrat dieses Einkaufszentrum namens Hauptbahnhof. Dass hier auch irgendwo Züge ankommen und abfahren sollen, konnte man höchstens aus dem Namen ableiten. Die Apotheke im Hauptbahnhof war eine dieser Riesenapotheken, in denen vor allem Cremchen und Nahrungsergänzungsstoffe verkauft werden. Die Nachtschicht vom 27. auf den 28. hatte leider frei. Und nein, es war absolut verboten, Arzneimittel, die einmal über den Ladentisch gegangen waren, wieder in den Verkauf zu geben. Ja, auch wenn sie ungeöffnet sind. Sowas schmeißen wir sofort weg. Na prima, Fehlanzeige. Otto, was ist das hier? Wir standen in der Lobby des Esplanat. Eben waren die Abendzeitungen gekommen. Das ist eine Sauerei. Der VV reißt uns den Arsch auf. Ich habe dir gesagt, ich kenne den nicht. Der ist neu. Ich fahr dahin. Den falte ich zusammen, dass er in seine eigene Ablage passt. Was bildet der sich ein? So kann man einen Wirtschaftsstandort doch kaputt schreiben. Das ist ein ganz junger Mann. Was soll ich denn machen? Der will seine Story. Wir können froh sein, dass Gerold die Meldung wieder zurück in den Wirtschaftsteil geschoben hat. Aber das ist doch das Schlimme, dass sie im Wirtschaftsteil steht. Ins Feuilleton hätte er sie schieben sollen. Und er hat möglicherweise geschrieben. Möglicherweise kostet mich das den Arsch. Ich versuchte, nicht da zu sein. Was machen Sie denn eigentlich den ganzen Tag, Felski? Sie externer Experte. Morgen früh rennen die uns die Bude ein in Leverkusen vom Verband der Kleinaktionäre an aufwärts. Wollen aber ganz genau wissen, was da dran ist. Was werde ich denen sagen, Felski? Sagen Sie es mir. Ich hatte keine Ahnung, aber es war nicht der Moment, das offen anzusprechen. Mensch, Felski, Sie haben doch was, oder? In der Packung war ein zweites Tütchen manipuliert. Geben Sie es her, ich lasse es analysieren. Wo haben Sie die Fingerabdrücke von diesem, Fingerabdrücke von Demba? Hatten wir davon gesprochen? Sagen Sie nicht, Sie haben keine. Frank, wir sind alle ein bisschen nervös. Denk dran, dass Ernst ihn verpflichtet hat. Also... lass ihn machen. Du und dein Ernst, hört mir bloß auf, alle beide. Felski, haben Sie welche? Er machte eine dramatische Pause, in der ich überlegte, warum ich keine Fingerabdrücke von Demba besorgt hatte. Oder nicht? Nein. Bitte? Was blieb mir übrig? Nein. Vorwärtsverteidigung. Weil ich dagegen bin. Was Sie der Polizei für eine Abfrage geben, das speichern die. Und da bin ich dagegen. Dieser Mensch hat nichts getan. Das glauben Sie. Und das sollten Sie auch glauben, von jedem, der nicht verurteilt ist. So. Und jetzt muss ich los. Ich habe noch zu arbeiten. Sie können ja schlafen. Damit ließ ich sie stehen. Deine Unverschämtheit. Ich ging sehr entschlossen vor die Tür und stieg sehr entschlossen in ein Taxi. Und fuhr zu der einzigen Adresse, die ich hatte. Demba verließ gerade das Haus. Vielleicht gab es mehr als Fingerabdrücke zu holen. Ich folgte ihm. Er lief zur U-Bahn und als er wieder ausstieg, waren wir in Kreuzberg. Er lief die Oranienstraße hoch und ich fragte mich gerade, was ich eigentlich von ihm wollte. Da tauchte er in einer Menschentraube unter, die vor dem SO36 stand. Über dem Eingang las ich, heute 20 Uhr und dann Namen von Bands, die ich noch nie gehört hatte. Anti-Cops, Lamp of God, As I Lay Dying. Ich war doppelt so alt wie die meisten auf der anderen Straßenseite und ich hatte als einziger einen Anzug an, auch wenn es aus Versehen war. Ich ging die Straße ein Stück zurück, kaufte mir im erstbesten Laden eine Jeans und ein Unterhemd und knüllte den Anzug in einen Beutel. Na, Opi, willst du deine Tochter da drüben rausholen? Bitte? Hey, Wampe, ich schmeiß dir raus aus meinem Laden, wenn du meine Kunden belegen tust. Hier, nimm ein paar Oropax mit. Ein Oropax sollten sie wirklich nehmen. Ich ging zum Club, kaufte ein Ticket, gab den Beutel mit dem Anzug an der Garderobe ab und betrat den Saal. An der Tür standen zwei Johanniter und warteten. Das SO36 war ein langer Schlauch, schmal und tief. Irgendwo weit da vorne musste die Bühne sein. Da sah ich ihn, Demba. Er sprach mit einer Frau. Dann trat er zu einer Gruppe, die sich näher zu kennen schien. Sie begrüßten sich mit einem System von Handgriffen und halben Umarmungen, wie ich es nur aus dem Fernsehen kannte. Das sollte meine Spur sein? Das war seine Band, sonst nichts. Ich suchte das Oropax in meinen Taschen, fand es und nahm mir vor, Wampe in meinem Testament zu bedenken. Die Band gab von der ersten Sekunde an alles. Die Fans fackelten auch nicht lange. Die Ekstase steigerte sich zum Exzess. Mit seiner rechten Hand eine kleine, kreisende Bewegung. Eine einzige Bewegung seiner Hand. Huldvoll und lässig, wie sie vielleicht einem Kaiser zustand. Und sie genügte, um im Bruchteil einer Sekunde die eben noch chaotische Masse geschlossen in eine Kreisbewegung zu versetzen. In einen Kreis aus rennenden, stolpernden, springenden, halb fallenden Leibern. Ein Inferno. Ich hielt mich etwa 10 Sekunden. Und als ich Demba sah, genau vor mir, da traf mich ein Schlag ins Kreuz und ich fiel. Ich sah den Boden unter mir. Ich sah die Scheinwerfer über mir mit den farbigen Folien. Dann sah ich nichts mehr und knallte auf den Beton. Ich erwartete, überrannt zu werden, zertrampelt und zerquetscht. Hieß eine der Bands nicht As I Lay Dying? Doch was ich spürte, war ein Klopfen auf meiner Schulter. Ich sah auf, um mich herum. Stille. 5 oder 6 Körper bildeten eine Wand, ein Auge im Orkan. Ich sah in die Augen einer Frau, der Frau, mit der Demba vorhin gesprochen hatte. Ich streckte mir ihre Hand entgegen, ich ergriff sie und wurde mit einer Kraft, die ich ihr nie zugetraut hätte, hochgerissen. Ich stand wieder. Die anderen machten weiter, als wäre nichts geschehen. Nur die Frau und ich. Wir standen in der leeren Mitte des tanzenden Kreises dicht beisammen. Sie sah mich an und nickte in Richtung Ausgang. Ich nickte auch. Ey, danke! Wofür? Was? Schrei nicht so. Du hast mir da eben geholfen. Du sollst nicht so schreien. Hä? Ach so. Ich nestelte das Oropax aus meinen Ohren. Ich hab nämlich das Gleichgewicht verloren da in dem Kreis. Du meinst den Circle Pit. Was? Circle Pit, der Tanz im Kreis. Ach so, ja. Also ich bin der Tom. Komm gut nach Hause. Nee, warte mal, wie heißt denn du? Aber da war sie schon weg. Ich erinnerte mich, warum ich hierher gekommen war und wollte Demba finden, aber im Gedränge vor dem Club war das ein aussichtsloses Unterfangen. Irgendwann nahm ich ein Taxi ins Hotel. Ich sah in den Spiegel neben der Tür. Ich hatte in Klamotten geschlafen, auf dem Unterhemd Ketchup und die Ränder von Bierflecken. War ich noch in einer Dönerbude gewesen? Passen Sie auf, es ist jetzt 7:55. Um 8 sind Sie beim Frühstück. Und wenn ich damit fertig bin, sind Sie jetzt auch. Haben wir uns verstanden? 8:30 Hotelhalle. Ja, kein Problem. Wie bitte? Kein Problem. 7:58. Was jetzt? Ich versuchte nachzudenken. Wo war der Anzug? Im Club? Im SO36? Na guten Morgen, Monsieur, kein Problem. Andrea. Sie hatte mir doch seit Wochen in den Ohren gelegen, ich solle mir eine eigene Wohnung suchen und endlich bei ihr ausziehen. Hey, Andrea. Tom, bist du das? Ja, du, Andrea, ich will jetzt bei dir ausziehen. Oh, schön. Ja, dann komm doch heute Nachmittag. Nee, ich meine jetzt im Sinne von sofort. Du, Tom, ich muss jetzt wirklich los. Ja, super, genau. Dann nimm einfach den Koffer mit meinen Sachen und wirf ihn im Esplanade ab, ja? Schaffst du es bis 7:40? Bitte. Wo? Im Esplanade. Ich stand mit nichts als dem Hotelbademantel in der Lobby und hoffte, Andrea würde kommen, bevor mich Friedrich oder Wolfhard hier erwischten. 7:19. Da kam sie. Das war ihre Art. auf die Minute mit dem Koffer. Hey, Andrea, danke. Ja. Oh. Fick dich, Tom Felski. Ich will dich nie wiedersehen. 5:30 war ich fertig. Den Bademantel ließ ich in der Toilette der Lobby hängen. Ich hatte natürlich keinen Anzug in meinem Koffer gefunden, aber wenigstens ein Hemd ohne Flecken und eine neue Jeans. In der Lobby standen inzwischen Wolfhard, Friedrich und die anderen. Wolfhard nahm mich beiseite. Passen Sie auf, Felski. Der VV hält seine Hand über Sie und ein paar andere auch. Ich weiß zwar nicht warum, aber so ist es. Und das ist Ihr Glück. Aber noch bin ich für die Sicherheit bei Atona Firma verantwortlich. Und ich will, dass Sie heute bei mir bleiben, den ganzen Tag, bis wir in Leverkusen zurück sind. Sie wissen mir zu viel, als dass ich Sie frei herumlaufen lassen möchte. Wir fahren jetzt zur CCP, eine Konferenz noch, dann geht der Flieger. Punkt 13 Uhr. Ich nickte, denn was Besseres hatte ich ohnehin nicht vorgehabt. Vor dem Hotel stand ein schwarzer Kleinbus. Er brachte uns zum Werk von CCP, irgendwo im Wedding. Das Werk bestand aus mehreren Gebäuden und Hallen diesseits und jenseits der Straße. Sie waren zum Teil durch Übergänge oder Rohrleitungen miteinander verbunden. In die Fenster der Gebäude waren von innen A4-Blätter geklebt, mit je einem oder zwei Buchstaben drauf. Ich las im Vorbeifahren keine Fusion it Atona und 2000 Arbeitslose mehr in Berlin. Dann bogen wir in das Werksgelände ein und dicht neben mir patschte es an die Scheibe. Ein zerplatztes Ei lief herab. War das gestern auch schon so? Ja. Inzwischen haben sie es im Griff. Ich habe dem Werkschutz klargemacht, was es für sie heißt, wenn es so weitergeht. Der Bus hielt und wir stiegen aus. Wachleute mit Regenschirmen bildeten ein Spalier. Wolfhard ließ im Konferenzraum einen Stuhl schräg hinter seinen stellen. Ich durfte darauf Platz nehmen und die Besprechung aus der zweiten Reihe verfolgen. Die Manager hauten sich ihr Wirtschaftsenglisch um die Ohren und das Merkwürdige war, dass hier im Raum nichts, aber auch gar nichts von der Abwehrhaltung zu spüren war, die einem draußen entgegenschlug. Im Gegenteil, die Vorstände von CCP zeigten eine fast kriecherische Unterwürfigkeit. War denen nicht klar, dass sie gerade am Gerüst für ihre Hinrichtung zimmerten? Oder war es ihnen klar und sie hatten nur keine Wahl? Kommen wir zum Mediaplan der Fusion. Meine Abteilung hat, wie bereits... Gehört es eigentlich zu Ihrem Mediaplan, dass Gerüchte über eine Erpressung von Atona im Umlauf sind? Das war der erste kritische Ton, den ich erhörte. Wolfhard sah mich über die Schulter an. Ich stand auf. Alle Augen richteten sich auf mich. Aber ich hielt den Blicken stand. Ich ging sie einen nach dem anderen durch, während ich sprach. Meine Herren, Sie erinnern sich sicher an die Blamage, die eine Zeitung Ihrer Stadt gerade erst erlitten hat im Zusammenhang mit einer angeblichen Erpressung des Olympiastadions. Die Berliner wussten, wovon ich sprach. Ich sprach von meinem ersten Fall, ohne das weiter zu betonen. Die Vorstände aus Leverkusen waren platt. Sie kannten die Details meines ersten Falles nicht. Ich war auch zum Ausrasten diskret vorgegangen. Ich begutachtete das Ergebnis meiner Einlassung. Ruhe im Saal. Sehr gut. Es war der Moment, sich wieder zu setzen. Aber hinter einem der Manager von CCP sah ich jetzt sie. Ich schaute ihr für einen Moment in die Augen und erkannte sie sofort wieder. Die Frau, die mir im SO36 geholfen hatte. Danke, Herr Felski. Die Agenturen haben auch bereits dementiert. Dem jungen Redakteur, der diese Falschmeldung ins Blatt gehievt hat, wird Gelegenheit gegeben, sich in einem Exklusivinterview mit unserem Vorstandsvorsitzenden ein genaues Bild der Lage zu verschaffen. Dann endlich Kaffeepause. Vorraum, Buffet, Stimmengewirr. Überall Manager mit ihren Assistentinnen, aber sie nirgends. Da, der Manager, hinter dem sie gesessen hatte. Sagen Sie, Ihre Assistentin da eben, wo ist denn die jetzt? Sie war seit 3 Uhr heute Nacht hier, jetzt ist es 11. Ich habe sie nach Hause geschickt. Ach so, ja, klar. Sie war also nach dem Konzert wieder ins Werk gefahren. Ich nahm den Lift. Durch die sich schließenden Türen fing ich noch einen Blick von Wolfhard auf. Unten in der Vorhalle niemand. Durch die Scheiben sah ich einen der gläsernen Übergänge. Da lief sie. Ich nahm die Treppen hinauf. Als ich im Übergang war, sah ich sie wieder. Sie stand unten auf dem Werksgelände. Ich lief ihr nach. Hey, hallo. Hallo? Wir kennen uns. Gestern das Konzert im SO 36. Ach du. Sie, hören Sie, ich habe jetzt Feierabend, wenn Sie irgendwas... Nee, ich wollte dir nur Ihnen... Also, sagen wir, kennen Sie Demba? Wen soll ich kennen? Demba, den Schlagzeuger mit den Rasta-Locken. Weiß ich jetzt nicht. Aber Sie haben mit dem geredet. Hab ich? Ich habe auch mit Ihnen geredet. Was war nur mit ihr los? Ich wusste nicht weiter. Oben auf der Terrasse gegenüber sah ich Wolfhard. Hatte er mich gesehen? Ich machte zwei Schritte um die Ecke der Halle. Als ich den nächsten Blick riskierte, stand Wolfhard noch da, aber sie war weg. Sie lief schon 50 Meter weiter und telefonierte. Ich hinterher. Warum leugnete sie, Demba zu kennen? Dann sah ich sie im Führerstand eines Elektrokarrens. Sie schnurrte davon, weg von mir. Ich rannte, was ich konnte. Eine Ecke, noch eine. Da endlich, ein Zaun. Davor der Elektrokarren. Leer. Auf der anderen Seite war ein Berliner Hinterhof. Ein Auto schoss durch die Toreinfahrt. Es hielt mit quietschenden Reifen am Zaun. Ich stieg auf den Führerstand des Elektrokarrens und war jetzt auf Höhe des Stacheldrahts oben. Im Auto saß Demba. Unsere Blicke trafen sich. Ich sah ihn den Rückwärtsgang einlegen und sprang. Ein Bein blieb am Stacheldraht hängen. Ich fiel mehr als zu springen und knallte auf seine Motorhaube. Er stieg aus. Scheiße! Ich fass es nicht! Weißt du, was du eben getan hast? Ich bin auf dein Auto gefallen. Auto! Auto, ich hau dir in die Fresse, wenn du noch einmal Auto sagst. Das ist ein Nova Spider 1600. Aha. Eine Giulia. Hey, schönes Auto. Ich lag auf dem Boden. Er hatte es tatsächlich getan. Mein Kiefer schmerzte, aber mir tat sowieso schon alles weh. Ich stand langsam wieder auf. Ich fass es nicht! Die Motorhaube! Du bist auf meine Motorhaube gesprungen? Scheiße! Der Kotflügel auch und der Grill, die Scheinwerferumrandung, alles im Arsch. Diesmal fiel ich nicht. Der zweite Schlag war eher verzweifelt gewesen. So, als habe der Schaden an seinem Auto, an seiner Giulia, ihn geschwächt. Meine Giulia! Weißt du, was das kostet? Ey, ich bezahl's. Scheiße bezahlen. Ich hab doch die Arbeit. Meinst du, ich lass irgendeinen dahergelaufenen Schrauber an meine Giulia ran? Scheiße auch, ihr Fatzkes immer mit eurem Bezahlen. Sag mal, was machst du überhaupt hier? Hast du Sina gesehen? Sina? Ja, Sina. Sie hat mich angerufen, sie brauchte meine Hilfe. Hier bin ich. Ich weiß nicht, wie ist das bei euch so? Macht ihr erst eine Sitzung? Und wo ist Sina jetzt? Na, das frage ich dich. Bist du hinter ihr her? Hat sie Schiss, ich meine, vor dir? Du arbeitest doch für Atona. Du bist hinter ihr her. Wegen der Erpressung. Und weißt du was? Ich finde es richtig, was sie macht. Sie versucht es wenigstens. Sie versucht was? Diese Übernahme aufzuhalten. Scheiße! Ich kann die ganze Front neu machen. Sie hat Angst, dass sie entlassen wird. Sie? Sie wird nicht entlassen, aber andere werden es. Und das wollt ihr so aufhalten? Sag mal, was seid denn ihr für Spinner? Das sind Prozesse, die kann man nicht aufhalten. Das ist der Markt, die Globalisierung, die Welt, in der wir leben. Guten Morgen. Prozesse. Du warst doch gestern im ersten Circle Pit dabei und bist auf die Fresse gefallen, wie alle Anfänger. Sie hat ihr hochgeholfen. Was, wenn sie gesagt hätte, das kann ich nicht aufhalten? Das ist eben ein Prozess, dieser Circle Pit. Es ist auch einer, aber er wird von Menschen gemacht, wie alle Prozesse. Okay, ruf sie an, frag sie, wo sie ist, ja? Ruf du sie doch an. Ich hab kein Handy. Prinzipiell nicht. Ich auch nicht. Auch prinzipiell. Ah, naja, dann steig ein. Wir fahren zu mir. Wenn sie nicht hier ist, wird sie bei mir sein. Sie war da. Sie saß in Dembas Küche und rauchte. Sina? Hey, sag mal, wer ist das? Ja, jetzt flipp doch nicht gleich aus. Das ist Felski, Tom Felski. Ich sah sie an und überlegte etwa eine Stunde, was ich Passendes sagen konnte. Hallo. Sag mal, wer bist du eigentlich? Ich bin Tom Felski. Ach, das erklärt alles. Sie wusste nicht, wie recht sie damit hatte. Ich hab ihm alles erzählt. Na toll. Und jetzt? Na, er will uns helfen. Wollte ich Ihnen helfen? Aber warum war ich sonst hier? Ja, aber dazu muss ich wissen, ich meine, Wie hast du das mit... Erzähl du es ihm. Also, sie hatte diese Idee mit dem Chiral direkt. Man kann diese Tütchen so... Ich weiß. Ah, und dann haben wir selbst Beschwerdebriefe organisiert. Was? Übers ganze Land verteilt? Ihr beide? Die Chorszene ist nicht so groß. Wir haben in jeder Stadt wen, wo wir bleiben können. Nadja mitgemacht. Ja, bloß die Presse hat sich nicht interessiert. Nicht mal hier in Berlin. Ich wusste warum. Warum habt ihr denn in dem Erpresserschreiben nichts gefordert? Kein Geld? Es ging darum, dass sie Chiral vom Markt nehmen. Und weiter? Weiter. Ich hab das mit der Brechwurzel vorgeschlagen. Ipecacuan, ja, ich weiß. Ja, ist nicht ganz einfach zu bekommen, funktioniert aber. Das war in dem Tütchen, das ich eingeschickt weiß habe. Weiß ich auch. Du weißt? Ja, wir haben das im Labor in Leverkusen analysiert und auch nachvollzogen. Ich habe so eine Art Selbstversuch gemacht. Du hast es durchgenommen? Ey, wie viel habt ihr davon hergestellt? Sind die etwa noch im Umlauf oder was? Also, es waren nur zwei. Eins habe ich an euch geschickt, das andere war in der Packung, die du mitgenommen hast. Und jetzt? Die Sache ist gelaufen. Morgen ist Pressekonferenz in Leverkusen. Und da verkünden sie, dass die Fusion von Atona und CCP perfekt ist. Ich hab's vergeigt. Und jetzt gibst du auf, oder was? Wenn wir jetzt weitermachen, ziehen wir die CCP mit runter. Dann landen ja noch mehr Leute auf der Straße. Was? Ihr macht das alles für andere Leute? Ey, das sind für mich keine anderen Leute. In der Verpackungsabteilung kenne ich Rita, Anja, Timmy, Krümel. Ey, Krümel hat mir beigebracht, mit dem Elektrokarren zu fahren. In Halle 4 nebenan, da kenne ich Georg, Maya, Humpi. Sina, ich muss jetzt los. Echt, der Flieger geht in einer Stunde. Ja? Demba, du musst für mich einen Beutel aus dem SO36 abholen, da ist ein Anzug drin, ja? Also ja, geh klar. Stell dich ins Netz, kannst da mitbieten. Ja, was wirst du tun, Tom Felski? Ich? Weiß ich nicht. Aber ich will dich wiedersehen. Meine Herren, es ist 17 Uhr, beginnen wir. Wie Sie alle wissen, haben wir es seit einigen Tagen mit einer Erpressung zu tun. Und unser Vorstandsvorsitzender hat es für richtig befunden, mir externen Sachverstand an die Seite zu stellen. Herr Felski, wir hören. Ja, danke. Wie Sie alle wissen, bin ich kein Redner. Ich schaffe nur Dinge aus der Welt, die es nicht gibt. Und ich bin froh, Ihnen sagen zu können, dass es diese Erpressung nicht mehr gibt. Was? Oh. Es gehört nicht zu meinem Stil, hier das Wie und Warum meines Vorgehens auszubreiten. Ich danke Ihnen. Auf dem blank polierten Tisch ließen meine Hände dort, wo ich mich aufgestützt hatte, nasse Flecken zurück. Aber Moment. Ich wollte mich setzen. Sie haben Einwände? Allerdings. Wir erwarten einen ausführlichen Bericht von Ihnen. Dann erwarten Sie zu viel. Mein Auftrag lautete, die Sache aus der Welt zu schaffen. Das habe ich getan. Ich stehe Ihnen persönlich dafür ein, dass dieser Fall beendet ist. Machen Sie sich nicht lächerlich, Felski. Hier geht es um Milliarden. Das ist mehr, als wofür Sie persönlich einstehen können. Es ist auch mehr, als wofür wir persönlich einstehen können. Und wir machen es trotzdem, weil es anders nicht geht. Weil wir auch nur Menschen sind. Ach Otto, das ist ja schön, dass du noch mal Vater wirst, aber bring bitte nicht alles durcheinander. Ich meine, wir sollen froh sein, dass der Fall vom Tisch ist. Und wir hätten jetzt wichtigere Dinge zu klären. Die Pressekonferenz zur Fusion ist für morgen 10:00 angesetzt. Sind denn hier alle gegen mich? Warum sagt keiner was? Keiner? Felski, Sie, ich weiß zwar nicht, was Sie kriegen, aber wenn Sie so arbeiten, ist es jedenfalls zu viel. Das sehen andere aber nicht so wohlfahrt. Ihr Herr Dr. Tutter zum Beispiel. Da, schauen Sie doch mal auf meinen Scheck. Lassen Sie mal sehen. Ich hielt ihm den Scheck hin. Die 20.000, die nur mein Vorschuss waren. Er nahm ihn und zerriss den Scheck. Hat irgendjemand Einwände? Dr. Ernst Tutter sah mir direkt in die Augen. Was sollte dieser Blick bedeuten? Warum sagte er nichts? Warum kannte ich mich in den geheimen Signalen von Vorstandssitzungen nicht aus? Alle schwiegen. Möchten Sie vielleicht etwas einwenden, Felski? Gut. Kommen wir zu Top 2. Der Bericht von der Konferenz bei CCP für die, die nicht da waren. Ach, Herr Felski, Sie können mal. Ich verließ den Saal und stand unschlüssig vor dem Lift. Ich war einmal chauffiert worden und zweimal geflogen. Aber jetzt hatte ich keine Ahnung, wie ich nach Hause kommen sollte. Ich wusste nicht mal, wo das war. Bei Andrea war ich raus, mein einziger Koffer stand im Esplanat und ich hatte keinen Pfennig in der Tasche. Junger Mann, junger Mann. Hä? Es war Otto Friedrich. Er kam aus dem Konferenzsaal, nestelte ein Scheckbuch aus dem Jackett, schraubte seinen Füller auf und stellte einen Scheck aus. Für mich? Hören Sie, ich weiß, wenn man jung ist, braucht man das Geld. Wenn man alt ist, hat man es. Ich habe Ihre Methoden auch nicht immer verstanden, aber der Erfolg spricht für Sie. Ich hoffe, dass es einer ist. Sie wissen ja, was für mich davon abhängt. Er riss den Scheck ab und reichte ihn mir. Hier, bitte. Ich warf einen Blick darauf und brauchte einen Moment, bis ich begriff, was da stand. Otto Friedrich reichte mir die Hand. Ich muss wieder rein. Alles Gute. Und verschwand in der Vorstandssitzung der Atona Pharma AG, die ab morgen Atona CCP heißen würde. Ich nahm den Lift nach unten und fragte an der Pforte nach der nächsten Autobahnauffahrt. Nebenwirkung. Tom Felskis zweiter Fall von Thilo Reffert. Mit Wolfhard, Sicherheit. Martin Bramach. Sina, Winnie Böwe. Simba. Marc Hosemann. Agathe Friedrich. Brigitte Grotum. Otto Friedrich. Ulrich Anschütz. Tom Felski. Warum soll ich einen Fabian Gerhardt sagen? Sag ich nicht, ja? Ich bin Tom Felski. Ich schaffe Sachen aus der Welt, die es nicht gibt. Fertig. Nacht zurück in Berlin wollte ich in die Chausseestraße 52 zu Demba, um ihn zu fragen, wo ich Sina finden konnte. Vielleicht hätte ich sogar was gegessen, sogar in seiner Küche. Aber wer mir die Tür aufmachte, war Sina. Du schon wieder. Tränen liefen ihr die Wangen runter. Ich wusste nicht, was ich sagen sollte. Ich wollte Demba das Geld bringen für die Motorhaube. Also eine Anzahlung jedenfalls. Hier, der Scheck. Sie warf einen Blick darauf. Er lautete auf 500 Euro. Otto Friedrich würde sein Geld für wichtigere Dinge brauchen. Demba ist entführt worden. Ich folgte Sina in die Küche. Sie setzte sich und rauchte. Entführt? Von wem? Was weiß ich hier? Die haben vorhin eine SMS geschickt. Ich schaute auf das Handy und sah eine Nummer, die über zwei Zeilen im Display ging. Hongkong. Die Nummer ist irgendwo in Hongkong. Sie zündete sich eine neue Zigarette an. Ich nahm mir auch eine. Ich hatte 8 Monate lang nicht geraucht, aber jetzt war es Zeit. Ich hatte zwar noch keine Ahnung wie, aber ich hörte mich sagen, wir holen ihn da raus. Ich helf dir. Du? Warum denn nicht? Ich hab gerade einen Fall gelöst. In weiteren Rollen Ulrike Bliefert, Christian Brückner, April Heiler, Annika Mauer, Joanna Maria Pramel und Nick Romm. Musik Mike Herting. Technische Realisation Peter Kainz. Regieassistenz Anja Herrenbrück. Regie Thomas Leutzbach. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2010. Dramaturgie und Redaktion Georg Büren.